Abschnitt 13 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Versteigerung von Castans Panoptikum am 24. Februar 1922. Ein Podium, auf dem der Auktionator nach rechts gewendet vor einem Tische agiert. Dahinter auf Postamenten die Wachsfiguren Goethes, Sternickels, Rothschilds und King Edwards VII. Der Auktionator. Zum Ersten, zum Zweiten, bietet niemand mehr für Napoleon. Und zum Dritten. Mit dem Auktionshammer zuschlagend. Verkauft. Der Name des Käufers bitte. Stimme. Schaubodenbesitzer Klein. Der Auktionator. Den Namen notierend. Danke. Verkündend. Die Auktion ist für heute beendet. Die restlichen Figuren werden morgen versteigert. Beginn 8 Uhr vormittags. Er geht vom Podium und zündet sich eine Zigarette an. Der Prokurist des Hauses A. Rothschild. Ein alter Herr mit Zylinder, weißen Handschuhen und Silberstock. Gestatten Sie die Frage, ob man noch eine der Figuren kaufen könnte? Der Auktionator. Kaufen? Unmöglich. Aber Sie können sich doch morgen an der Versteigerung beteiligen. Der Prokurist. Das wollte ich eben vermeiden. Es handelt sich um die Figur einer Persönlichkeit, die unserem Hause nahe steht. Und wir wünschen nicht, dass die Zeitungen darüber berichten, um welchen Preis sie losgeschlagen wurde. Wenn es ein zu geringer Betrag wäre, so wäre uns das peinlich. Sie begreifen, eine Persönlichkeit, die unserem Hause nahe steht. Andererseits möchten wir auch keinen allzu hohen Preis bezahlen. Der Auktionator. Es handelt sich wohl hier um die Figur des seligen Herrn Sternickel. Der Prokurist. Nein, ich kann leider nicht sagen. Der Auktionator. Ach so, ich weiß schon. Es handelt sich um den alten Rothschild. Der Prokurist. Etwas betroffen. Wie gesagt, ich darf keinerlei. Der Auktionator. Ja, wenn sich's um die Nummer 222 handelt, den alten Rothschild, da ist die Sache ganz anders. Der Prokurist. Wieso? Der Auktionator. Ja, da kann ich leider keinerlei Angaben machen. Amtsgeheimnis. Der Prokurist zieht die Brieftasche, entnimmt ihr eine Banknote und hält sie in der Hand. Wenn ich Sie aber bitte. Der Auktionator nimmt die Banknote. Na, wenn Sie mich so bitten, kann ich es Ihnen wohl sagen. Flüsternd. Also die bisherigen Besitzer von Castans Panoptikum haben in Erfahrung gebracht, dass das Bankhaus Rothschild den Meier Anselm da hier kaufen will. Der Prokurist. Verteufelt. Unser ganzes Unternehmen ist voll von Spionen. Mit scheuem Blick auf die Figur Rothschilds schlägt er sich auf den Mund. Gleichsam zur Figur. Das heißt, in allen Bankhäusern verraten jetzt die Angestellten die Beschlüsse und Tipps an die Spekulanten. Bei uns ist's noch verhältnismäßig besser. Der Auktionator. Na, und da haben eben die bisherigen Besitzer von Castans Panoptikum beschlossen, den alten Meier Rothschild hinaufzulizitieren, damit sie recht viel Geld herausschlagen. Ich weiß sogar, bei welchem Betrage die Castan-Gesellschaft Ihnen die Figur in der Hand lassen will. Der Prokurist. Nun, bei welchem Preis denn? Der Auktionator. Achselzuckend. Amtsgeheimnis. Der Prokurist. Brieftasche, Banknote. Wenn ich Sie aber bitte. Der Auktionator. Banknote nehmend. Na, wenn Sie mich so bitten, kann ich's Ihnen wohl sagen. Sie haben beschlossen, den Preis bis auf 30.000 Mark hinaufzutreiben. Der Prokurist. Verflucht. Und wie viel ist denn eine solche Wachspuppe de facto wert? Der Auktionator. Das ist eine Liebhabersache. 1.500 bis 5.000 Mark etwa. Sehen Sie, für den Goethe da hat sich zum Beispiel noch gar kein Interessent gefunden. Der wird wahrscheinlich morgen an eine Seifenfabrik losgeschlagen. Der olle King Edward da ist auch schon keine Attraktion mehr für eine Schaubude. Seine Zeit scheint vorbei, aber eine Freundin interessiert sich für ihn. Die war schon zweimal hier, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen und wird ihn vielleicht kaufen. Viel wird sie ja dafür nicht bezahlen müssen. Na, und der Rothschild ist auch nichts mehr für ein Panoptikum. Den Stinnes hätten sie modellieren sollen. Aber vor dem haben sie wohl Angst gehabt, dass er dann die ganzen Nummern verschiebt. Wenn sich nicht ihr Bankhaus für den Rothschild interessiert hätte, so würden sich wohl schon nächste Woche ein paar Leute mit ihm die Hände waschen. Der Sternickel da, das ist ein anderer Kerl. Um den raufen sich die Panoptikums und die Schaubudenbesitzer. Die Besitzerin der Diele zur Feschen Böhmen ist eingetreten. Guten Abend wünsche ich. Sie knickst vor Edward dem Siebten. Der Prokurist zum Auktionator. Also ich danke Ihnen vorläufig für die Informationen. Gute Nacht. Ab. Der Auktionator zum Prokuristen. Gute Nacht. Zur Feschen Böhmen. Sie wünschen, mein Fräulein, die Fesche Böhmen. Sie wissen ja, Herr Versteigerungspräsident, ich komme wegen seiner Majestät, meinem goldenen Eddy. Sie streichelt die Figur Edwards. Mein Schnuckchen, mein Bubi, mein Süßer. Kennst du noch deine kleine Inaf? Wie hat sie dich immer gestreichelt, deine süße Inaf? Der Auktionator. Sie haben ihn wohl persönlich gekannt. Die Fesche Böhmen. Gekannt? Geliebt habe ich ihn. Zur Figur. Hab ich dich geliebt? Enough, enough. Wissen Sie, so hat er mich nämlich immer genannt, wenn ich ihn abgebusselt habe. Enough, enough. Der Auktionator. Wie haben Sie ihn denn kennengelernt? Die Fesche Böhmen. In Marienbad hat er mich einmal angesprochen. Ganz unvermutet hat er sich erlaubt, mich anzusprechen. Mir nichts, dir nichts. Zur Figur drohend. Du Schlankerl. Der Auktionator. So, er hat sie angesprochen. Die Fesche Böhmen. Ja, denken Sie sich, ganz als ein Fremder spricht er da eine fremde Dame an. Zur Figur. Du bist mir ein Feiner. Der Auktionator. Wie kam denn das? Die Fesche Böhmen. Na, ich bin ihm eben ein bisschen nachgelaufen, eine Woche lang oder 14 Tage. Sehr diskret, wissen Sie, ganz unauffällig bin ich so neben ihm gegangen oder zwei Schritte vor ihm und hab mich so hie und da bis sein nach ihm umgedreht. Aber wissen Sie, ganz unauffällig. So zum Beispiel. No. Und eines Tages hat er mich einfach zu sich herangewinkt. Mir nix, dir nix. Bitte, eine ganz fremde Dame. Und nachmittags bin ich zu ihm hinaufgekommen ins Hotel Savoy. Wissen Sie, das war ein feines Hotel. Ich bin schon in meinem Leben in vielen Hotels gewesen. Das können Sie mir schon glauben. Aber so ein feines Hotel habe ich noch nicht gesehen. Also ich bin zu ihm hinaufgekommen in das Hotel und ich war sehr freundlich zu ihm, sehr leutselig. Und schon nach einer halben Stunde hat er mich so gerne gehabt, dass er zu mir gesagt hat, enough. Der Auktionator. Wissen Sie denn auch, was das heißt? Enough? Die Fesche Böhmen? Nein, das weiß niemand auf der ganzen Welt. Das wird ein Wort aus Indien sein. Flüsternd. Aus Hinterindien vielleicht. Sie entschuldigen schon, er war ja auch Kaiser von Indien, mein Bubi, mein Kleines. Damals, wie wir uns geliebt haben, war er noch nicht Kaiser, nicht einmal König. Damals war er noch Prinz von Valais. Und wie er dann König geworden ist, ist er wieder nach Marienbad gekommen. No? Und ich wollte ihn ansprechen und bin so um ihn herumgeschlichen beim Kreuzbrunnen. Und er hat mich wiedererkannt. Ich hab's ganz deutlich gehört, wie er gesagt hat, enough. Aber diese Gauner, diese Detektivs haben mich weggewiesen. Na, ich hab ihm aber einen Brief geschrieben. Der Auktionator? Auf den haben Sie wohl keine Antwort erhalten. Die Fesche Böhmen? Aber da täuschen Sie ihn groß. Er hat mir 50 Dukaten geschickt und dafür habe ich mir die Weinstube aufgemacht, hier in Berlin, zur Feschen Böhmen. Eine Diele mit Sektzwang, enough, Jägerstraße 14. Wenn Sie einmal zu mir kommen, Herr Auktionspräsident, kriegen Sie Regiepreise. Morgen Abend können Sie zu mir kommen. Ich lade Sie ein, da brauchen Sie überhaupt nichts für den Sekt zu zahlen. Und eine Kellnerin schicke ich Ihnen ins Separé. Ein Mädel, sag ich Ihnen, bildhübsch und sehr geschickt. Der Auktionator. Geil und rasch. Also gut, ich komme. Morgen Abend. Die fesche Böhmen? Aber da müssen's morgen schnell mit dem Hammer klopfen, dass ich ihn billig bekomme, meinen Bubi da. Ich will mir ihn nämlich neben mein Bett stellen, damit meine Freunde und meine Gäste sehen, was ich für noblichte Bekanntschaften hab. Der Auktionator? Machen wir, machen wir. Und morgen Abend komme ich zu Ihnen, Jägerstraße 14. Er streckt ihr die Hand hin. Gut. Die fesche Böhmen? Aber, wie gesagt... Zur Figur. Gute Nacht, königliche Hoheit. Hofknicks. Mein Zuckerbubi. Sie küsst die Gestalt. Enough? Enough? Der Auktionator. Gute Nacht, mein Fräulein. Die fesche Böhmen. Abgehend. Gute Nacht. Und klopfen Sie nur recht schnell mit dem Hammerl. Der Auktionator. Enough. Er zieht den Paletot an, setzt den Hut auf, verlöscht das Licht, geht ab. Man hört, wie er die Tür abschließt. Die vier Figuren bleiben im Halbdunkel allein. Goethe. Mehr Licht. Rothschild. Wie Sie wünschen, Herr Geheimrat. Zu Sternickel. Möchten Sie nicht die Freundlichkeit haben, Herr Sternickel, mir für Ihr Augenblick die Blendlaterne zu borschen, damit ich den Schalter gleich finde? Sternickel. Nee, oller Rothschild. In Juden jeb ich meine Instrumente nicht in die Lameng. Ich dreh mir meine Dinger lieber alleine. Er knipst das elektrische Licht auf. Edward der Siebte. That's terrible. Da werde ich jetzt ewig bei diesem schrecklichen Weibsbild stehen müssen, in ihrem Schlafzimmer. Rothschild. Seien Sie froh, dass Sie nix zu Seife verarbeitet werden, wie mein Landsmann da, der Herr Geheimrat Goethe. Goethe. Denn alles, was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Sternickel. Na, Sie hätten doch auch vorgezogen, hier noch ein paar Jährchen auf dem Sockelchen zu stehen. Bei mir ist etwas anderes. Ich bin froh, dass ich wegkomme. Hier wird man in einem Fort an die Schattenseiten von seinem Beruf erinnert. Lauter Andenken an den Scharfrichter, lauter Fallbeile, Richtschwerter, Folterinstrumente. Und das einzige Frauenzimmer hier ist der eiserne Jungfrau. Rothschild. Ha, ausgerechnet für Herrn Sternickel wird man eine Prinzessin mit Reizwäsche hereinstellen. Sternickel. Halt man die Schnauze, alter Itzig. Mit dir redet doch keiner. Ich unterhalte mir mit Herrn Goethe. Sagen Sie mal, es ist doch ganz schön hier. Goethe. Es möcht kein Hund so länger leben. Sternickel. Wieso denn nicht? Freuen Sie sich ja nicht, wenn die Onkels mit die Kataloge kommen und nachblättern? Nummer 165, der berühmte Dichterfürst Goethe. Goethe. Oh, sprich mir nicht von jener bunten Menge, bei deren Anblick uns der Geist entflieht. Rothschild. Gar so bunt war die Menge auch nix in die letzten Jahre. Während des ganzen Tages habe ich mir den Kopf zerbrochen und kalkuliert, wie sich das Unternehmen rentieren soll. In so teuren Gegend, in der Friedrichstraße, bei die hohen Mieten. Das ist nix eh so wie bei uns in Frankfurt, was, Herr Geheimrat? Ja, mein Frankfurt lob ich mir. Es ist eh klein Paris und bildet unsere Leut. Goethe. Entrüstet, verbessernd. Mein Leipzig lob ich mir. Rothschild. Was heißt mein Leipzig? Sie sind doch aus Frankfurt. Ich hab Sie doch noch gekannt, wie Sie noch ein kleiner Rotzbub waren. Wenn Sie mich auch nix erwähnt haben in Ihrer Wahrheit und Dichtung. Ich war Ihnen ein wenig zu nobel. Sehen Sie, und morgen werden Sie doch zu Seife verarbeitet. Und ich werd in mein Bankhaus aufgestellt, als Denkmal. Goethe. Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Sternickel. Das ist aber doch schade um Sie. Der einzige Mensch, mit dem man sich geistig unterhalten konnte. Edward der Siebte. Auch ich bin very sorry, dass Sie verarbeitet werden. Hoffentlich werden Sie eine Seife for really gentlemen. Rothschild. Schade, dass ich nix mehr am Leben bin. Sonst hätte ich Sie aufgekauft für unsere Frankfurter Filiale. Goethe. Macht nicht so viel Federlesen. Setzt auf meinen Seifenstein. Dieser ist ein Mensch gewesen, und das heißt ein Kämpfer sein. Edward der Siebte. Excuse me, Mr. Sternickel, Sie sind auch in Frankfurt geboren? Sternickel. Nee, Majestät, nur hingericht worden bin ich in Frankfurt. Goethe und Rothschild. Gleichzeitig. Frankfurt an der Oder. Sternickel. Geboren bin ich in Niedermechanna, Kreis Rübnick, am... Er nimmt den Katalog vom Auktionstisch und blättert. Aha, Nummer 310, geboren am 11. Mai 1866, gelernter Müller, hat im Januar 1903 zu Ortwig in der Mark an seinem Dienstherrn Kallis, an dessen Ehefrau und dessen Magd, seinen ersten Raubmord. Edward der Siebte. Enough. Sternickel. Weiterlesend. Seine nächste Bluttat verübte Sternickel. Edward der Siebte. Enough. Enough. Goethe. Ihr lasst den Armen schuldig werden, dann überlasst ihr ihn der Pein. Rothschild. Sehr gut gesagt, Herr Geheimrat, sehr gut. Ihr lasst den Armen schuldig werden. Die Armen waren mir von jeher immer etwas schuldig. Edward der Siebte. Bitte keine Anspielung, Mr. Rothschild. Ich habe mir zwar von Ihrem Neffen Sir James Geld ausgeborgt, aber das ist doch hoffentlich ein Unterschied. Rothschild. Ob das ein Unterschied ist? Ihr Armer borgt sich aus Not. Ihr Reicher borgt sich aus Übermut. Edward der Siebte. Stellen Sie sich vielleicht auf den Standpunkt vom the sozialen Ausgleich. Rothschild. Wenn Sie so fragen, ist es schon unrecht, dass es gar so große Unterschiede gibt zwischen Arm und Reich. Sternickel. Zu Rothschild gehässig. Vielleicht ja kein Unterschied, nicht? Mit deinem Gemauschel von der sozialen Gerechtigkeit kannst du mir bloß giftig machen. Det muss Arme und Reiche geben. Wo kommen wir sonst hin? Wo soll man denn da einbrechen? Wen soll man denn da ausrauben, wenn sie alle gleich haben? Rothschild. Man soll auch nicht. Sternickel. Det möchte dir so passen, du vermanschte Wachsfigur. Goethe. Ein garstig Lied. Pfui, ein politisch Lied. Sternickel. Noch immer ärgerlich. So ein Quatsch, soziale Gerechtigkeit. Was sollen dann werden? Goethe. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Rothschild. Das ist doch nichts von Ihnen, Herr von Goethe. Goethe. Erstaunt. Nicht von mir. Sternickel. Von mir auch nicht. Goethe. Nicht von mir? Ich, Ebenbild der Gottheit, und nicht einmal von mir? Von wem denn? Edward der Siebte. That's from Shakespeare. Sternickel. Aha, Shakespeare, sprich Shakespeare. Nummer 152, det ist der, was neben die Schneewittchengruppe, Nummer 142, steht. Goethe. Noch immer erstaunt. Von Shakespeare? Edward der Siebte. Yes, from Shakespeare. Goethe. Perfides Albion. Sternickel. Hat zum Fenster hinausgesehen, pfeift. Achtung, Lampen, die Gäste kommen. Goethe. Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten. Alle stellen sich eilig auf ihre Postamente, auch Sternickel, nachdem er das Licht ausgelöscht, den Katalog wieder auf den Tisch gelegt hat. Man hört lärmendes Kommen. Der Auktionator öffnet die Tür, legt Hut und Paletot ab, tritt zum Auktionstisch, klingelt. Also, letzter Tag der Versteigerung. Zum Angebot steht Katalog Nummer 310, der gefürchtete Massen- und Raubmörder August Sternickel. Mindestgebot 1500 Mark. Ich bitte um Angebot. Stimme. Hier. Der Auktionator. 1500 Mark zum Ersten. Andere Stimme. 2000. Der Auktionator. 2000 Mark zum Ersten. Stimmen. Der Auktionator jeweils wiederholend. 3000. 3000. 4000. 4000. 5000. 5000. 7000. 7000. 7500. 7500. 9000. 9000. 10000. 10000. Der Auktionator. 10000 Mark zum Ersten. Stimme. 11000. der Auktionator. 11.000 Mark zum ersten, zum zweiten. Andere Stimme. 11.500. Stimme. 12.000. Der Auktionator. 12.000 Mark zum ersten, zum zweiten. Ist denn sonst kein Angebot für den berühmten Sternickel? Und zum dritten. Schlagend. Verkauft. Notierend. Ihren Namen bitte. Stimme. Teschke, Jahrmarktsaussteller. Der Auktionator. Zum Angebot steht Katalog Nummer 34, King Edward VII. Von Großbritannien. Mindestgebot 1.500 Mark. Ich bitte um Angebot. Die Fesche Böhmen. Hier. Der Auktionator. Sehr schnell. 1.500 Mark geboten, zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Zuschlagend. Verkauft. Männerstimme. 2.000. Der Auktionator. Schon verkauft. Unwilliges Gemurmel der Bieter. Namen bitte. Die Fesche Böhmen. Zdenka Prochaschkova. Weinstube zur Feschen Böhmen. Jägerstraße 14. Telefon Zentrum 13059. Zigeunermusik. Damenbedienung. Der Auktionator. Zum Angebot steht Katalog Nummer 165, der hervorragende Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe. Mindestgebot 1.500 Mark. Ich bitte um Angebot. Pause. Der deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe, Mindestgebot 1.500 Mark. Bietet denn niemand? Mindestgebot also 1.300 Mark. Nach Pause. 1.200 Mark. Nach Pause. 1.000 Mark. So viel sind ja allein die Kleider wert. Die Stimme. 900 Mark. Der Auktionator. 900 Mark. Zum ersten. 900 Mark zum zweiten. 900 Mark zum dritten. Hammerschlag. Verkauft. Namen bitte. Stimme. A. B. Schaum und Co. Fettsiederei Moabit. Der Auktionator. Zum Angebot steht Katalog Nummer 222, Rothschild Meier Anselm, Mindestgebot 1.500 Mark. Kastans Stimme. 3.000 Mark. Der Prokurist. 4.000 Mark. Kastans Stimme. 10.000 Mark. Der Prokurist. 20.000 Mark. Kastans Stimme. 30.000 Mark. Der Auktionator. 30.000 Mark zum ersten. 30.000 Mark zum ersten. Zögernd. 30.000 Mark zum ersten. Bietet niemand mehr? Aufgeregt ins Publikum schreiend. 30.000 Mark zum ersten. Resigniert kopfschüttelnd. 30.000 Mark zum zweiten und zum dritten. Langsam zuschlagend. Zum dritten. Verkauft. Der werte Name bitte. Kastan. Direktion Kastans Panoptikum GmbH. Der Auktionator. Danke. Schluss der Versteigerung. Die Menge geht unter lebhaftem Rhabarber ab. Kastan und der Prokurist disputieren erregt. Hinter ihnen die Fesche Böhmen, die sich an der Figur Edwards zu schaffen macht. Kastan. Sie können die Figur zum Versteigerungspreis haben, Herr Prokurist. Prokurist. Danke. Ich weiß ja, Herrn Rothschild, bei Ihnen in guten Händen. Und darum war es uns hauptsächlich zu tun. Die Fesche Böhmen. Zu Edward dem Siebten. Bist bei mir auch in guten Händen, mein Schnuckichen. Bleibst jetzt bei mir. Enough? Kastan. Ich gebe Ihnen also die Figur um 20.000 Mark. Prokurist. Danke, nein. Kastan. Aber bis 20.000 haben Sie doch mitgeboten. Prokurist. Ich wollte nur, dass unser Gründer nicht allzu billig verschleudert werde. Das hätte dem Prestige unseres Bankhauses geschadet. Kastan? Aber zum Teufel, was soll ich denn mit der alten Wachsfigur anfangen? Ich gebe sie Ihnen für 15.000 Mark. Da der Prokurist den Kopf schüttelt. Für 10.000 Mark? Prokurist? Danke, ich habe keinen Bedarf. Kastan? Ich kann doch um Gottes Willen nicht die ganzen 30.000 Mark verlieren. Prokurist. Wozu haben Sie denn mitgesteigert? Kastan. Ich bitte Sie, machen Sie mir doch irgendein Angebot, damit ich wenigstens die Figur loswerde. Prokurist. Ich bin eventuell bereit, Ihnen das Mindestgebot zu bezahlen. Kastan. 1.500 Mark? Prokurist. Jawohl, nicht einen Pfennig mehr. Kastan. Na, besser als nichts. Eingeschlagen. Der Prokurist schlägt ein. Meier Anselm Rothschild. Klopft dem Prokuristen auf die Schulter. Bravo, junger Mann. Sie handeln in meinem Geiste. Der Prokurist, die Fesche Böhmen, der Auktionator und Kastan erschrecken und stehen mit offenem Munde, wie zu Figuren erstarrt da, während die vier Figuren einander zulächeln. Ende von Abschnitt 13.